Zum Tag des leuchtenden Sterns gab der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter des Staates Palästina in der DVK, Ismail Ahmad Muhammad Hassan, am 21. Februar in der Botschaft ein Bankett. Dazu waren der Außenminister der DVK, Ri Yong-ho, und die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche eingeladen. Und daran nahm ein Angehöriger der Botschaft des Staates Palästina teil.